Die Vorbereitungsgruppe hier für die Veranstaltung hat mich gebeten, etwas zu sagen zu zwei Punkten. Erster Punkt vom Verbot der Solidarme bis ins Parlament. Zweiter Punkt Perspektiven und Ausblicke. Mit Ihrer Erlaubnis möchte ich das Thema etwas abwandeln bzw. umstellen. Oder gerne den zweiten Punkt, den ersten Teil des zweiten Punktes, die Perspektiven nach vorne ziehen, etwas sagen zu den Perspektiven, den geschichtlichen Perspektiven des deutsch-polnischen Verhältnisses. Dann im zweiten Punkt, den ursprünglich ersten besprechen, also die aktuellen Dinge. Und zum Schluss dann den Ausblick eigentlich dem heute überlassen. Ich spreche immer noch ein bisschen leise, also ich rede immer vor, werde ich da hinten verstanden. Ein bisschen lauter. Man kann das deutsch-polnische Verhältnis auf mehreren Ebenen betrachten, auf der Ebene der Staaten, der Gesellschaft und auch der einzelnen Menschen. Die staatlichen Beziehungen, die Parteibeziehungen, das wollen wir hier weglassen. Nicht, weil sie vielleicht ganz wichtig wären und belangt für uns wären. Für uns, die wir an einer Verbesserung auf den anderen Ebenen arbeiten. Aber weil wir zumindest direkt darauf keinen Einfluss haben. Gleichwohl ist das Verhältnis zwischen Deutschen und Polen, auch den Staaten, stets von entscheidendem Einfluss auf die Gesamtlage in Europa gewesen. Man kann das über lange Perioden in der Geschichte verfolgen. Oft waren diese Beziehungen sehr gut, zum gegenseitigen Vorteil. Es gab einen regen kulturellen gegenseitigen Austausch. Erst der Nationalismus am Ende des 19. Jahrhunderts hat dieses Miteinander, diese Nachbarschaft gestört, empfindlich gestört. Und dass es der Nationalsozialismus dann nicht zerstört hat, auch als künftige Möglichkeit nicht zerstört hat. Wenn man sich tatsächlich vor Augen führt, was damals in Polen geschehen ist, im Grunde ein Wunder. Es gab 1939 zum Beispiel eine Direktive des Oktober 1939, eine Direktive des Propagandaministeriums von Goebbels an alle deutschen Zeitungen, wo also drin steht, dass die Zeitung doch jeder deutschen Kuhmarkt klar zu machen hätten, dass sie also viel höher stünde als jeder beliebige Pole. Und dass man endlange Berichte über die Behandlung der Polen in Artikel schreiben sollte, dass man aber immer wieder antippen müsste in einzelnen Artikeln Stichworte wie polnische Wirtschaft, polnische Verkommenheit, damit also instinktiv jedem Deutschen klar wird, er ist sehr viel mehr wert als jeder Pole. Diesen Worten folgten Taten, mörderische und furchtbare Taten, die für immer als schwere Hypothek auf den deutsch-polnischen Beziehungen lasten werden. Wir dürfen auch die Nazi-Verbrechen nicht ausspielen gegen die stalinistischen, auch dann nicht, wenn jetzt in Polen über Katyn mehr geredet wird als über Warschau oder über Auschwitz. Diese Erklärung sind wir nicht so sehr den Polen schuldig, als glaube ich vielmehr uns selbst, und ich berufe mich hier auf einen Mann, der vielleicht mehr als andere nach meinem Eindruck für uns als Symbol der polnischen Opposition figuriert, auch Adam Michnik, der hat gesagt, ich denke, nationale Identität zeigt sich am ehesten darin, für welche Schuld in der eigenen Geschichte man Samen findet. Wir haben vor uns den 1. September, 50 Jahre nach dem Beginn des Ersten Weltkrieges, sind vergangen. Polen war das erste Land, das diesen narzisstischen Eroberungsplänen Widerstand entgegengesetzt hat. Alle anderen haben sich mehr oder weniger Österreich, Tschechoslowakei vorher schlucken lassen, also jedenfalls ohne sich zu wehren, auch militärisch zu wehren. Vielleicht ist deshalb die Exterminationspolitik in Polen auch deshalb so extrem und brutal gewesen. In Polen werden am 1. September und auch vorher schon am 23. August, als der Hitler-Stalin-Pakt unterzeichnet wurde, werden sich die Menschen versammeln auf Plätzen, Kundgebungen, in Kirchen, vor allem aber auf den Friedhöfen. Und zwar unabhängig von den politischen Standorten, unabhängig, ob sie jetzt zur Regierung oder zur Opposition gehören, auch unabhängig von sonst dem Streit, den es zwischen ihnen gibt, der es innerhalb dieser Gruppen gibt, unabhängig von allem, wovon wir dann später auch noch reden wollen. Auch unabhängig übrigens vom Alter. Also das ist nicht nur eine Sache der jetzt älteren Generation. Ob auch bei uns in unabhängigen, in kritischen, oppositionellen, kirchlichen Kreisen diese geschichtliche Dimension ausreichend bewusst ist, möchte ich bezweifeln. Das beginnt mir hier auch daran, das war immer. Obwohl es aber nur an dem Tipp da, also es ist nicht das, was ich eigentlich bin. Was mit den Ereignissen vor 50 Jahren zusammenhängt, ist eine Sache von allen Deutschen. Ab jetzt möchte ich mich aber nur noch auf die DDR beziehen. Beziehungsweise dann auf meine eigenen Erfahrungen. Deshalb ist das, was ich jetzt sage, vielleicht auch stark an sowas wie Generationserlebnisse oder Generationerfahrungen verbunden, hängt also mit dem zusammen, was die heute etwa 40 Jahre, 40 Jahre immer mit Polen erlebt. In den 70er Jahren hatte der Grenzfluss Oder für uns nichts Fremdes. Es war möglich, zwischen Polen und der DDR hin und her zu reisen, ohne die Friktionen einer entwickelten Bürokratie. Wir hatten damals die Möglichkeit, uns in Polen frei umzusehen. Die historische Berechtigung, auch die politische Bedeutung der Oder-Neiße-Grenze in Frage zu stellen, wie das teilweise in der Bundesrepublik bis heute noch geschieht, wäre uns niemals in den Sinn gekommen. Die Wirklichkeit hinter dem Fluss war für uns nicht nur eine existenzielle Herausforderung, sondern im Rahmen des bestehenden politisch-gesellschaftlichen Systems auch eine Alternative. Man muss sich vorstellen, die Situation hat sich hier wirklich geändert. Damals, 1970, vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren, war eine Reise in den Westen für uns absolut, also nicht nur unmöglich, sondern auch unvorstellbar. Das ging also überhaupt nicht in den Kopf rein. Hat niemand von geträumt, weil es also wirklich absolut unmöglich war. Und so mag es eine Art psychologisches Kompensationsgeschäft gewesen sein, als wir unsere Augen richteten auf Krakau und Warschau, auf die Masuren, die Hohe Tatra, auf Gdańsk und Wroclaw. Und nein, mit den ewig Gestrigen, die immer noch Danzig und Breslau sagten, hatten wir absolut nichts gemein. Erst später dann freilich begriffen, dass auch diese Dinge viel komplizierter sind und ich scheue mich dann heute auch nicht mehr wieder durch Danzig und Breslau auf den Krieg zu sagen, wenn man sie den entsprechenden zusammenhängt. Was wir entdeckten, war schon auf den ersten Blick aufreizend und faszinierend. Hier wurden die historischen Altstädte wieder aufgebaut oder restauriert mit einer völlig unökonomischen Liebe zum Detail, während zu Hause die alten Stadtplane abgerissen wurden. Eine Ausstellung wie die Internationale Grafikbiennale in Krakau, ein Festival wie das Warschauer Jazz-Chamboree, hätten im engen kulturpolitischen Raster der DDR keinen Platz gehabt. Filme von Andrzej Wajda und Krzysztof Sanussi der von zu Hause nicht. Und das Theater ist mir gut, ja, das Theater des achten Tages hätte kein Kulturminister den DDR erst berühmt werden lassen. Manches blieb freilich auf den ersten Augenblick fremd. Ich habe zum Beispiel jahrelang einen Bogen gemacht im Chester Hopper, auch dann noch, als ich schon wusste, dass dort quasi das deutsche Herz schwebt, in diesem Marien- und Nationalheiligtum. Aber es ist ein Ort, der für Deutsche, auch für deutsche Katholiken, einfach von der religiösen Ausstrahlung her schwer verständlich ist. Und es macht einige Mühe, sich in diese Frömmigkeit und Mentalität hineinzubegeben. Trotzdem glaube ich, dass unabhängig, wie jemand in religiösen Dingen selber denkt und empfindet, dass jemand wenig ausrichtet für deutsch-polnische Verständigung, der sich dieser Mühe nicht unterzieht. Für uns waren dann auch die 80er Jahre eine Zäsur, also der August. Nach den ersten Streiks in der Leningrad wurde die Grenze wieder dichter gemacht. Es gab ein Abbrechen und Einfrieren von zahlreichen Beziehungen, einem regelrechten Geflecht von Beziehungen, kann man schon sagen, die im Laufe der 70er Jahre entstanden waren. Und die jüngere, die nachwachsende Generation hatte gar keine Chance, authentische Kontakte aufzubauen. Bei mir dauerte die Reisesperre 6 Jahre, bei anderen dauert es bis heute, bei anderen dauert es, viele anderen dauert es etwas kürzer. Es gab aber auch Zeiten, wo nach Polen nicht mal die Rentner reisen durften. Denen ist das nicht bekannt. Die Westen durften immer reisen, seit der 60er Jahre. Polen ist man phasenweise als vielleicht mal Rentner gewesen. Danke, Herr Kutsch. Verhältnis zu den 70er Jahren, wo also ein relativ offenes Verhältnis zwischen Deutschland und Polen möglich war, kam es dann zu diesem Abbruch, ziemlich abrupt, der zu einem Wandel, ich möchte sagen, doch zu einem Wandel im Verhältnis der Gesellschaften zueinander geführt hat. Heute ist es so, dass die Erinnerungen an Krieg, Okkupation, Terror, diese ganzen Dinge aus der Nazi-Zeit eine immer geringere Rolle spielen. Aber trotzdem auf unserer Seite, auf der deutschen Seite, erneut alte Stereotypen hochkommen und sich in neuerlicher Lebendigkeit zeigen. Das Bild von der polnischen Wirtschaft ist noch lange nicht aus den Köpfen raus. Was im Übrigen gerne nichts zu tun hat damit, dass die Wirtschaft dort in der Tat marode ist, aber das ist mir nicht die Schuld der Leute dort, sondern das ist eben die Frage des Wirtschaftssystems. Was sich gegenüber den westdeutschen Verwandten zeigt, als arme Vettermentalität äußert sich nach Polen hin als Überheblichkeitsgefühl bei uns. So demütigend es wäre, sich auf westeuropäischen Straßen im Trabi zu bewegen, so überlegen darf man sich mit diesem DDR-Symbol in Polen fühlen, die für ihre noch kleineren Marburg noch nicht mal genügend Benzin bekommen. Und das alles, weil sie mit ihren ewigen Streiks nicht aufhören wollen. Nach anfänglichen Sympathien für die Solidarität nach dem August löste das Aufbegehren der Polen in der DDR tiefe Ängste aus, je nach ganz unterschiedliche Ängste, je nach eigener Standortlosigkeit, wo man sich gerade befand. Unsere größte Angst war damals natürlich, man könnte in ein, oder wir könnten in ein neuerliches militärisches Abenteuer hineinschlittern. Es ging um das Gespenst von Prag 1968. Dann kam der Kriegszustand. Und auch in den folgenden Jahren, jetzt in den 80er Jahren, ging die gesellschaftliche Entwicklung und auch die kulturelle, geistige Entwicklung in Polen und in der DDR auseinander. Früher verbanden uns das gemeinsame Bewusstsein, im selben Boot des sozialistischen Lagers zu sitzen. Die gesellschaftlichen und politischen Mechanismen waren teilweise so ähnlich, dass wir aus der DDR für das Verständnis von Polen gegenüber Westdeutschen etwa ein Vorteil waren. Einfach weil wir das System kannten. Was das Verständnis von Alltagserfahrung, Situationen in einem kommunistischen Land betrifft. Halt. Doch auch das ist heute anders, denn der nachstalinistische Kitt bröckelt ab. Und dieses Bewusstsein, im gleichen Lager zu sitzen, spielt also heute in Polen zumindest überhaupt keine Rolle mehr. Polen hat für die Gesellschaft der DDR an Bedeutung verloren, weil es heute viel leichter ist, sich abzuwenden. Wir blicken nach Köln, wir blicken auf das andere Berlin. Und umgekehrt ist es auch so, auch Polen hat für die DDR, also auch die DDR hat für Polen an Bedeutung verloren. Denn wenn wir nach Westen blicken, stehen hinter uns die Polen auf Zehenspitzen. Auch sie schauen nach voller Sehnsucht nach Europa und harter Währung Richtung Westen. Ins Gesicht schauen wir uns eigentlich nicht. Manche der Polen lassen uns dabei spöttisch ihre leise Verachtung spüren, weil wir es hier immer noch nicht zu einem nennenswerten gesellschaftlichen Pluralismus gebracht haben. Polen für die DDR also ein eigenartiger weißer Fleck und umgekehrt die DDR für Polen nichts als eine Barriere zum Westen, ein lästiges Transitland, dessen unangenehme Grenzen, zumindest unangenehme Grenzen, man zweimal passieren muss, um in Westeuropa anzukommen. Die Gesellschaft der DDR wird in Polen als äußerst blutleer, langweilig empfunden. Von uns ist kaum die Rede, außer bei Olympischen Spielen, wenn alle Medaillen geschaffen werden. Sodass ich also das Gefühl habe, hier, also wenn man sich um deutsch-polnische Beziehungen kümmert, hier in der DDR in einem eigenartigen Vakuum zu sitzen. Es gibt inzwischen ganze Bücher, die über den deutsch-polnischen Dialog geschrieben werden. Und es ist immer gemeint, polnisch, westdeutscher, polnisch, bundesrepublikanischer, die DDR kommt davon überhaupt nicht vor, noch nicht mal als Problem. Also das ist der traurige Stand der Dinge, das wollte ich hier in einem ersten Punkt dem so voranschicken. Fazit bleibt also festzuhalten, 50 Jahre nach dem 1. September 1939 sind wir in den Beziehungen zwischen Polen und Deutschen über Einzelinitiativen und einzelne Ansätze kaum hinausgekommen. Ein unzerreißbares Netz von Kontakten gefördert, wie man sich das ja vorstellen könnte, durchaus vorstellen könnte, gefördert durch unabhängige Kulturinstitutionen, das Spannungen ausgleicht, Konfliktpotenziale neutralisiert. Das gibt es ebenso wenig wie Plattformen für einen öffentlich geführten Dialog in Gesellschaft und Kultur. Die Kirchen springen hier und wieder ein, aber sie können natürlich nicht alles leisten. Von Normalität sind wir weit entfernt und von Toleranz auch, wenn Toleranz nicht Gleichgültigkeit bedeutet, sondern ein aktives, wohlwollendes Element der Anteilnahme am Geschick des jeweils anderen einschließt. So, das wäre mein erster Punkt gewesen. Jetzt komme ich zu dem zweiten, der ursprünglich als erster vorgeschlagen war, vom Verbot der solidarischen Parlament. Also Sprung jetzt in die polnische Realität hinein selber. Und die Reform, Revolution oder wie auch immer, was da stattfindet. Denn wenn wir uns um eine Verbesserung des Verhältnisses zwischen Deutschen und Polen oder zwischen DDR und Polen mühen, dann muss man natürlich die Realitäten im anderen Land kennen und sich bemühen, so weit wie möglich unverzerrt zur Kenntnis zu nehmen. Nach meiner Überzeugung ist es eine Aufgabe einer mündigen, selbstbestimmten Gesellschaft, für Veränderungen im Verhältnis zwischen unseren Gesellschaften und Völkern zu arbeiten, nämlich zugunsten von Verständigung und Versöhnung und Toleranz und Solidarität. Die Solidarität ist ja nicht bloß, wie bei uns so schnell der Eindruck erweckt wird, eine Streik- und Kampfgemeinschaft. Solidarität oder Solidarność ist mehr denn je einer der Werte, ohne die Menschen nicht leben können. Keine Freiheit ohne Solidarität ist eine Losung, dank derer die Gewerkschafts- und Bürgerbewegung unter diesem Namen die Jahre der Repression vor allem Anfang der 80er Jahre überlebt hat. Ohne das Bewusstsein dieses unverzichtbaren Wertes hätte die Solidarität nicht durchgehalten. Ich zitiere hier, weil es wahrscheinlich wirklich die kürzeste Möglichkeit ist, die Philosophie der Solidarität auf den Punkt zu bringen. Zitiere Josef Tischner, einen Philosophen und Theologen und der Solidarność nahestehenden Priester. Er hat einen Vortrag gehalten, wo er vergleicht die Theologie der Befreiung mit der Ethik der Solidarität. Und dort stellt er also als zentralen Begriff für die Theologie der Befreiung den Begriff der Armen heraus und schreibt dann weiter über die Solidarität. Man muss es offen sagen, die Armen spielen in dieser Bewegung, also der Solidarität, keine wesentliche Rolle. Nicht deshalb, weil es sie nicht gäbe, weil es keine Armen gäbe oder ihre Probleme nicht die Aufmerksamkeit der Bewegung erwecken würden. Im Gegenteil, dieser Begriff spielt deshalb keine zentrale Rolle, weil er nicht das Wesen der polnischen Situation betrifft. Die Ausgangserfahrung war eine bisher in der Geschichte nicht gekannte Erscheinung der Vergeudung von Arbeit. Die Vergeudung oder Verschwendung von Rohstoffen, Energie, Zeit und Menschen. Eine falsch durchgeführte Industrialisierung führte zur Störung des ökologischen Gleichgewichts. Der Gesundheitszustand des Volkes verschlechterte sich. Diese Erscheinungen waren vom Erstarken der totalen Macht einer Partei über das ganze Volk begleitet. Dieser Totalitarismus zerstörte elementare gesellschaftliche und nationale Bindungen. Im Ergebnis dessen kam es zweifellos zu Armut, aber zu einer besonderen Armut. Der Armut derer nämlich, die sich reich genug fühlen, um die Not hinter sich zu lassen, wenn man ihnen nur erlaubt, sie selbst zu sein. Stärker als der Schmerz der Armut war der Schmerz über den verschwendeten Reichtum. Die Verschwendung von Energie, Talenten und vor allem des guten Willens der Menschen. Deshalb war das oberste Ziel der Solidarität eine Reform des Systems der Arbeit. Es ging darum, die gesellschaftliche Krankheit an der Wurzel zu packen. Und weiter dann an ein Beispiel, das nochmal interessiert, immer noch Tischner. Wenn in einem Betrieb alles normal läuft und die Fabrik Gewinne macht, dann können die Arbeiter höhere Löhne verlangen. Wenn aber der Betrieb schlecht arbeitet und nur Verluste bringt, dann versucht man, den Vorstand auszuwechseln. Was aber, wenn der Eigentümer der Staat ist, dann muss der Staat verändert werden. Auch das wurde folglich zu einem Ziel der Solidarität. Den Staat verändern heißt aber nicht, den Staat zerstören. Und schon gar nicht, zu diesem Zweck Gewalt einzusetzen und eine Revolution zu entfachen. Die Revolution war schon. Der Staat, der reformiert werden muss, ist das Ergebnis dieser Revolution. Also muss man nach anderen, nach friedlichen Mitteln zählen. Die Solidaritätsbewegung wurde folglich eine sich selbst beschränkende Bewegung. In diesem etwas längeren Zitat haben Sie die wesentlichen moralischen Quellen und Ziele der Solidarität zusammengefasst. Drin. Also einmal diesen Verlust in der Arbeit in einem schlecht geführten Unternehmen irgendwelchen Sinn zu sehen, in dieser Vergeudungswirtschaft, was also von vielen einfach als Angriff auf die Würde der eigenen Person auch empfunden wird. Sie haben drin das Bemühen um Reform der Wirtschaft, Bemühen um der Reform des Staates und Sie haben angegeben in diesem Zitat auch die Mittel, nämlich ausschließlich gewaltfreie Mittel, die zur Erreichung dieses Zieles eingesetzt werden sollten. Das sind so die Quellen, die während der Entstehung für die Solidarität vor 10 Jahren. Dann sollte ich sowas wahrscheinlich wie eine Chronologie der Ereignisse geben seit 1980, aber ich will das ganz kurz antippen vielleicht, um dem einen oder anderen was in Erinnerung zu rufen, aber das bringt nicht viel, so eine Chronologie zu machen. Ich will lieber dann noch was sagen zur gegenwärtigen Situation im Vergleich zu dem vor 10 Jahren. Also kurz, was ist in den letzten 10 Jahren passiert? stichwortartig Ausrufung des Kriegszustands am 13. Dezember 1981, tausende Internierungen, Suspendierung aller Gewerkschaften, Verbände, Zeitschriften etc., gewaltsame Niederschlagung von Streiks und Massendemonstrationen, gleichzeitig in dieser Phase von 2, 3 Jahren Aufbau konspirativer Strukturen. Manche dieser Strukturen lebten bis 1985 im Untergrund. Also manche Personen, die also mit diesen Strukturen verbunden waren, waren also auch da steckbrieflich gesucht als physische Person. Das versteckt bis 85. Höhepunkt dieser Repression dann die Ermordung des Priesters Jerzy Popiełuszko 1984. Dazwischen 2 Papstbesuche, die Trost und Hoffnung bringen. Dazwischen auch Versuche der Regierung unter diesen Bedingungen, also quasi Kriegsrechtsbedingungen, eine Wirtschaftsreform zustande zu bringen, ohne sich allerdings auf politische Reformen einzulassen, was auf eine konsequente Verweigerungshaltung stößt. Sprung ins Jahr 1989. Im Augenblick sind ja die Dinge sehr in Bewegung geraten. Was hat auf diesem Hintergrund, also dieser knallharten Repression, den derzeitigen Wandel möglich gemacht? Ist das, was in Polen geschieht, eine Revolution? Im Februar, zu Beginn der Rundtischgespräche, war zumindest psychologisch ein Durchbruch erzielt. Es war ein bewegender Moment für mich auch, als ich im Fernsehen gesehen habe, wie der Innenminister Kiszczak und der Hauptverhandlungsführer der Regierungsseite den Vertreter der Solidarność, den Adam Michnik, per Handschlag begrüßte. Es ist schließlich derselbe General, der mehrfach für Michnik die Haftbefehle unterschrieben hatte. Und es ist derselbe Michnik, der 1983 dem General aus dem Gefängnis einen offenen Brief voller Hohn und Spott geschrieben hat. Aber diese beiden Männer haben sich nun per Handschlag begrüßt, saßen gemeinsam an einem Tisch, um einen Rettungsversuch für das Land zu unternehmen, das wirtschaftlich und zivilisatorisch und ökologisch am Rande des Abgrunds lappiert. Die Regierung hatte eingesehen, dass sie nicht gegen die Gesellschaft regieren kann. Und die Gesellschaft, die Opposition, hatte eingesehen, dass die Macht nicht einfach auf der Straße liegt. Dass man die man nur aufheben muss. Also man muss, es sind andere Verhältnisse, als dass man einfach nur nach der Macht greifen könnte. Die Regierung und die Partei hatten seit 1982 mehrere Versuche unternommen, ein Minimum an Vertrauen und Rückhalt in der Bevölkerung herzustellen. Alle diese Versuche liefen darauf hinaus, einzelne Personen in die Regierung zu kooptieren, ohne aber am System irgendwelche strukturellen Veränderungen vorzunehmen. Während die andere Seite ständig diese strukturellen Veränderungen gefordert werden. Also Veränderungen auch dem, abgesehen jetzt von der natürlich Hauptforderung Wiederzulassung der Gewerkschaft, auch Veränderungen etwa im Bereich Presse, Wesen, im Bereich Hochschulgesetzgebung, im Bereich Versammlungsgesetz, Demonstrationsrecht und den Wirtschaftsfragen. Die Regierung hat sich gegen diese strukturellen Veränderungen ständig gewehrt, sondern man sucht nach einzelnen Leuten, die so in der Mitte stehen oder die eine gewisse moralische Autorität genossen, um sie da in irgendwelche Gremien oder Posten zu kriegen, damit man sagen könnte, bitteschön, also die machen jetzt bei uns mit und nun trennt euch mal von dem harten Flügel da der Opposition. Die Opposition hat ständig den Dialog gefordert, freilich nicht zum Nulltarif, sondern durchaus in bestimmten Bedingungen oder in diesem Dialog mit der politischen Macht. Die Opposition hat ständig den Dialog gefordert, freilich nicht zum Nulltarif, sondern durchaus in bestimmten Bedingungen oder in diesem Dialog mit der politischen Macht ihre Forderungen angemahnt. Es ging ihr darum, im Rahmen des Systems eine politische Opposition zu installieren, die legal operieren kann und über gesetzlich garantierte Möglichkeiten verfügt, die Regierung zu kontrollieren. Das heißt also, Zugang zu Massenmedien zu haben, Gründung von Organisationen und so weiter, was ich jetzt eben schon gesagt habe. Spätestens 1986, das kann man jetzt im Nachhinein ganz gut rückverfolgen, spätestens 1986, wahrscheinlich schon ein halbes Jahr früher, ist auch Regierungskreisen klar geworden, dass ihr Versuch, Wirtschaftsreformen durchzuführen ohne politische Reformen, gescheitert ist. Also spätestens dann haben auch Regierungsorgane das eingesehen. Denn seit dieser Zeit gibt es erste Anzeichen für eine neue Haltung seitens der Regierung zur Reform. Das hängt natürlich auch mit dem Ablöseprozess in der Sowjetunion zusammen. Seine erste große Rede, die da offensichtlich auch als außenpolitisch, als grünes Licht für Polen aufgefasst wurde, hat Gorbatschow Frühjahr 85 gehalten. Deswegen ist dieser Termin vielleicht auch nicht ganz zufällig. Es wurde nun offiziell zugegeben, dass zwischen politischen und wirtschaftlichen Reformen ein enger Zusammenhang besteht. Und es gab wohl eine Reihe von politischen Maßnahmen, die zu einer spürbaren, noch nicht zu Strukturveränderungen, aber zu spürbaren Klimaveränderungen führten. Hier sind vor allem drei Dinge zu nennen. Erstens die Amnestie im Herbst 1986. Seit dieser Zeit gibt es in Polen keine politischen Gefangenen mehr. Ferner eine liberalere Handhabung der Zensur. Es ist also seit dieser Zeit erstaunlich, jedenfalls aus der hiesigen Sicht, erstaunlich, was in der polnischen Presse alles geschrieben und gedruckt werden konnte. Und ein dritter Punkt noch auch im Bereich Passgesetzgebung. Es hat also seit dieser Zeit dann fast jeder, es gab immer noch Ausnahmen, fast jeder einen Reisepass gekriegt für alle Länder der Welt. Erklärung von Premierminister Rakowski im vergangenen Herbst. Zitat: Wir haben in der Praxis die Opposition als dauerhaftes Element des politischen Lebens in Polen erkannt. Und Herbst vergangenes Jahr, das ist schon die Zeit, in der also zumindest hinter den Kulissen und psychologisch das vorbereitet wurde, was dann zu den Rundtischgesprächen im Februar bis April geführt hat. Alle Seiten hatten eingesehen, dass es andernfalls zu, jedenfalls die Gefahr sehr groß ist, dass es zu eruptiven und gewaltsamen Entladungen des gesellschaftlichen Unmuts kommen wird. Zu unkalkulierbaren Risiken, die für Polen katastrophale Folgen haben könnten. Zu den Rundtischgesprächen. Sie brachten als Hauptergebnis Übereinstimmung über eine Reform des politischen Systems. Es wurde wieder eingeführt, das Zweikammernparlament. Eine alte polnische Tradition ist das, dass man neben dem Sejm, der also dem Abgeordnetenhaus noch einen Senat hat, der diesen Seen kontrolliert. Also der Gesetzesvorlagen, die das Seen zurückweisen kann, der Seen muss dann mit 2/3 Mehrheit überstimmen. Also als Eselsbrücke kann man sich vielleicht das Modell Bundestag, Bundesrat vor Augen halten, weil die Senatoren auch gewählt worden sind, bezirksweise, also Voivodschaftsweise. Zweitens, neu geschaffen wird als Institution das Amt, das Staatsamt des Präsidenten, der den bisherigen Staatsrat ablöst. Wird also in Polen kein Staatsrat, demzufolge auch kein Staatsratsvorsitzenden mehr geben, sondern einen Präsident der Republik. Zweites Ergebnis, Wahlen geben. Die haben ja inzwischen stattgefunden, da sage ich dann noch was dazu. Diese Wahlen, wo der Senat zu 100% frei gewählt wurde, der Sejm zu 35% frei gewählt wurde, also die anderen 65% hatte sich die Regierung als feste Quote im Vorhinein der Absprache gesichert, um also diese Mehrheit zu haben, sicher zu haben im Sinn. Und auch den Präsidenten wählen zu können, also Mehrheiten zu haben. Dieses Wahlverfahren oder diese Wahlordnung wurde als einmalige Übergangsphase angesehen. Also in 4 Jahren soll es in Polen volle demokratische Wahlen zu den Körperschaften, Sejm und Senat geben. Das heißt also, dass bis dahin auch politische Parteien entstehen müssen. Drittes Ergebnis, Legalisierung der Solidarität. Damit einhergehend natürlich nicht nur der Gewerkschaft, sondern auch anderer Verbände und Vereinigungen. Auch vorher schon hatte sich das also sehr gelockert. Das ist in Polen im Augenblick ein rasanter Prozess der Gründung von Vereinigungen und Verbänden im Gange. Also nicht nur die auch alle meistens aufgelösten, in der Kriegsrechtszeit aufgelösten Literaten, Musiker, Künstlerverbände und so weiter haben sich jetzt wieder neu gegründet, sondern es ist zum Beispiel auch entstanden eine polnisch-israelische Freundschaftsgesellschaft. Es ist entstanden ein Verband der ehemaligen politischen Gefangenen. Es gibt einen Verband der ehemals nach Sibirien geschleppten. Und man findet also, wenn man die Zeitungen durchguckt, fast jede Woche irgendwo so eine Anzeige oder was, wo also aufgerufen wird zu einer Gründungsveranstaltung da und da. Das sind also Dinge, die weitergehen und die also sozusagen das gesellschaftliche Leben auch ganz stark so entstalinisieren, wie man sagt. Damit einhergehend mit der Legalisierung der Solidarität und anderer Verbände gibt es jetzt also hat die Solidarität bekommen oder die Opposition bekommen auch 2 Zeitungen. Eine Tageszeitung, also Montag bis Freitag erscheint, in einer Auflage von 420.000. Hier diese Gazeta Wyborcza, nennt sie sich, die also, was für eine Tageszeitung verkraftbar ist, so 8 Seiten hat die. Ich weiß nicht, soll ich ein paar rumgeben, mal zum Angucken oder so, da steht also hier, steht dann, wir sind noch drauf, nehmen wir noch die Solidarität, also keine Freiheit ohne Solidarität, da auch immer Arbeiter und alle Länder stehen. Das ist also diese Tageszeitung. Ja, nochmal. Wenn es jemand angucken will, in der Nachhinein, vielleicht ist es okay. Hauptsache, kommen wir wieder. Und dann gibt es noch eine Wochenzeitung, Auflage 150.000. Nee, 500.000. Oder bringe ich jetzt durcheinander, Entschuldigung. Da hatten wir den nach 500.000. Eine Wochenzeitung von 16 Seiten, die schon 1981 erschienen ist und jetzt wieder eingestiegen ist. Die erste oder 38. Nummer, das heißt, also 37 Nummern sind 1981 erschienen. Für die Wirtschaft ist beschlossen worden bei den Rundtischgesprächen nur sehr Allgemeines. Umgestaltung des Leitungssystems, für das der Markt die entscheidende Rolle spielt. Und gleiche Entwicklungsmöglichkeiten für die verschiedenen Sektoren der Wirtschaft, also für verschiedene Eigentumssektoren. Also Gleichstellung von staatlichen, genossenschaftlichen, privaten, kommunalen Betrieben, zum Beispiel bezüglich Besteuerung, bezüglich des Zugangs zu Ressourcen, bezüglich des Zugangs zu Krediten und auch des Zugangs zum Markt. Das ist natürlich nicht so sehr viel. Auch international? Auch international. Nicht vereinbart wurde, und das ist also einigermaßen erstaunlich, dass also der sozialistische Staat auf diese Dinge überhaupt keinen Wert mehr gelegt hat, sondern diese Dinge, also die sozialistische Werte, im Grunde nur noch von der Opposition vertreten worden sind. Nämlich die Erhaltung einer gewissen Fürsorgepflicht des Staates und des Schutzes für untere Einkommensschichten. Bereitstellung von Mitteln für Sozialleistungen, Wohnungsbau, Ökologie und so weiter sollen gewonnen werden durch Abbau von Privilegien, Änderungen der Subventionsstrukturen, progressive Besteuerung privater Haushalte, Einsparungen im Bereich der Ministerien für Verteidigung und Inneres. Nächster Punkt, Abschaffung des Systems der Nomenklatura, das heißt also der Besetzung von Leitungsposten in Wirtschaft und Staat, von der Partei aus. Also diese letzten Dinge sind, darüber ist keine Übereinkunft erzielt worden. Das waren jetzt Forderungen seitens der Opposition. Dennoch waren die Rundtischgespräche ein Meilenstein, ich sagte schon psychologisch ein Durchbruch. Charakteristisch ist vielleicht der Kommentar von Professor Geremek. Wir haben also jetzt nicht nur die will ich auch dazu sagen, wir haben durchaus nicht nur diese oppositionelle Presse, sondern auch die Regierungszeitung oder der Regierung nahestehende Zeitung, wie etwa die Politiker, berichten sehr objektiv über diese Dinge. Professor Geremek im Interview mit Adam Czemicki, der Politiker: Der Kriegszustand wurde in Polen am 6. Februar beendet, also zum Beginn der Rundtischgespräche. Das ist sehr viel, genügt aber für 1989 nicht. Diese Gespräche und die Vereinbarungen, die da erzielt wurden, waren also das Ende eines Kapitels, die Wahlen im Juni, vor einem Monat, der Beginn eines neuen. Die Wahlen wurden sehr schnell anberaumt, um der Opposition, die ja kaum über leistungsfähige Strukturen verfügt, jedenfalls Strukturen im Sinne von Apparaten nicht hat, Büros und so weiter, um also wenig Zeit zu lassen, sich zu formieren. Das Bürgerkomitee übernahm die Wahlvorbereitung, es ist also eigens für die Rundtischgespräche ein Bürgerkomitee von Weißer einberufen worden, wo er aus verschiedenen Strömungen des ganzen oppositionellen Spektrums sich die Leute rangeholt hat und auch Fachleute rangeholt hat, um dieses Gespräch zu führen. Dieses Bürgerkomitee ist dann quasi in einen Nominierungsausschuss auch für Kandidaten und dergleichen zu den Wahlen dann umfunktioniert worden. hat also eine Mannschaft zusammengestellt, die dann bei den Wahlen angetreten ist. Haben sich dann regionale Komitees auch gebildet, die also irgendwie auch dann in den einzelnen Städten und also auch die einzelnen Wahlkreise runter dann den Wahlkampf da geführt haben. Das ist also aufgestellt worden für den Senat. Also für jeden Senator auch ein Kandidat des Bürgerkomitees und für jedes Sejm-Mandat im Rahmen dieser 35% frei war für parteilose Bewerber bis 80%. Man erwartete für das Bürgerkomitee 70 bis 80 der 100 Senatssitze und 120 bis 130 der 165, das sind diese 35%, also von diesen 35% 120 bis 130 Sejm-Mandate, also auch etwas hinzugesetzt. Haben sich die Leute alle unheimlich schwer verschätzt, bis zu 20%. Bei der Wahlbeteiligung macht das sehr viel darunter, nämlich bei 62%. Senatoren hat man gewonnen 99 von 100. Und von den 165 ihnen zur Verfügung stehenden Sejm-Mandaten alle, dann die letzten zumindest in der zweiten Tour. Es ist also nur ein Senator durchgefallen und der nicht etwa gegen einen Kandidaten der Partei oder Regierung oder so, sondern gegen einen Dollar-Millionär aus Stettin, der also den Wahlkampf geführt hat, also mit Freibier und Würstchen und Cola und Taschenrechner zu gewinnen gehabt. So, dieses Wahlergebnis heißt es also zu interpretieren als überwältigendes Votum für das Bürgerkomitee für die Solidarität. Gestern hat mir noch jemand erzählt, dass also selbst da, wo man es absolut nicht erwartet hat, also geradezu sensationelle Ergebnisse erreicht worden sind, zum Beispiel die Botschaft in der Mongolei, wo also Staatsvertreter ja sitzen, hat 100% für Wabitski, der ist ein Schauspieler, der also für das Sejm-Mandat im Warschauer Zentrum kontrolliert und dort haben die Botschaften und sowas, die ganzen Außenvertretungen gehen alle auf Wahlkreis Warschauer Zentrum. Und in der Botschaft in der Mongolei haben also 100% für Wabitski gegen Urban gestimmt, der also gegen ihn da antrat. Den früheren Regierungssprecher, auch jetzt Vorsitzenden von Radio und Fernsehen. Zweites Ergebnis dieser Wahlen: große Teile der Bevölkerung haben eigentlich zu gar nichts mehr Vertrauen, wenn man diese 40% Nichtwähler in Betracht zieht. Da ist nun fünf, sind sicherlich jetzt Leute dabei, die uninteressiert sind, die nie zu einer Wahl gehen würden, weil sie sich für Politik oder irgend so öffentliche Dinge halt nicht interessieren. Aber 15 bis 20% dieses Nichtwähleranteils, nee, des Gesamtwähleranteils, aber also jeder fünfte politisch bewusste Pole hat die Wahlen boykottiert. Weil es sie also als undemokratisch angesehen ist. Man hat immer argumentiert, es sind demokratischere Wahlen, als wir sie jemals in Polen seit 1947 hatten, aber eben keine demokratischen, weil diese 65-35%-Regelung von vornherein getroffen ist. Und aufgrund dieser Tatsache, weil es eben keine demokratischen Wahlen waren, muss man doch einen Boykottanteil von 15 bis 20% annehmen. Das heißt wiederum, der runde Tisch und die Vereinbarung des runden Tisches umfassen nicht die ganze Opposition. Es sind also gewisse Teile draußen geblieben, die, also Randgruppen, extreme Gruppen, insbesondere Jugendliche, die also für die Bauesser-Linie kein Verständnis haben. Insgesamt, glaube ich, muss man die Wahlen nicht so sehr als Abstimmung über Zukunftsprogramme verstehen, denn das Bürgerkomitee und die Solidarność, die Opposition, hat ja kein Regierungsprogramm vorgelegt, sondern sie ist angetreten, um in die Opposition, um in eine legale Opposition gewählt zu werden. Sie hat deshalb auch nur ein sehr allgemeines und keineswegs detailliertes Programm, also was ich als Regierungsprogramm dann auch eignen würde, vorher zustande gebracht. Das liegt aber daran, dass sie eben noch gar keine Partei ist und dass also Zugang zu vielen Daten etc. noch fehlt. Man muss die Wahl also nicht so sehr als Abstimmung über ein Zukunftsprogramm sehen, als vielmehr als Plebiszit über die vergangenen 40 Jahre. Wie soll man die Änderungen, den Wandel, der in Polen im Gange ist, verstehen? Als Revolution? Um darin eine Revolution zu sehen, geht es meines Erachtens zu langsam, zu gewaltfrei und auch zu unpathetisch zu. Es ist also lange nicht mehr dieses Pathos vorhanden, was vielleicht einige von Ihnen noch kennen, so von 1918. Es ist eine Reform, aber der Begriff der Reform ist verschlissen. Zumal in Polen, dort wird das System zumindest seit 1956 unablässig reformiert. Ähnlich wie ja auch die DDR ihre Reformen hatte. Vielleicht sollte man, wie es ein englischer Beobachter der polnischen und ungarischen Ereignisse vorgeschlagen hat, von einer Transformation sprechen. Transformation auf evolutionärem Wege, von einer Parteidiktatur in eine parlamentarische Demokratie und von Transformation von einer Staatswirtschaft in ein marktgemäßes Wirtschaftssystem, wie immer das im Einzelnen dann aussehen mag. Die größte Ungewissheit ist im Augenblick, ob die wirtschaftlichen Probleme tatsächlich gelöst werden können. Denn ich glaube, erst wenn das der Fall ist, erst dann könnte ein demokratisches und liberales Polen auch für die DDR eine gewisse Anziehungskraft besitzen. So, damit wollte ich eigentlich erstmal schließen. Und ja, Echo und Reaktionen bitten, Fragen und eigene Meinung kommen. Die Stunde ist um, zweite Stunde.